Willst du etwas anderes, etwas Neues probieren? Weitermachen wie bisher, ohne die Scheu zu verlieren? Weg von der Chica, aber trotzdem inhalieren, ohne dabei den Überblick deiner Kosten zu verlieren. Fahr nach 1010 Wien, zum Rathaus Platz 4, ins Café Bier bei Sleinstein und spar dir was hier. Gönn dir einen Schluck Kaffee oder ein Bier, fährst du noch mit dem Auto, gibt es Soda auch hier. Gehst du weiter, hast du auch dein Ziel erreicht. Lass dich nicht verwirren, wenn es dir sehr viel erscheint. Du wirst begrüßt von dem Dampfteam in der Dampfbar. Der Kunde steht an erster Stelle, ist doch ganz klar. Egal ob Josef, Falscher, Christian oder Prinz Mo, Andi und Bettina klärnst in dem witzigen Flow. Täglich für dich da und berate dich komplett. Lass dich darauf ein und starte mit dem Set. Genieß den Flavor, lass den Dampf einfach raus. Die Dampfbar ist dein Ort, hier gehen Leute ein und aus. Liquids ohne Ende mit dem passenden Geschmack. Stell dir deine Stärke ein, was dir also passt. Genieß den Flavor, lass den Dampf einfach raus. Die Dampfbar ist dein Ort, hier gehen Leute ein und aus. Liquids ohne Ende mit dem passenden Geschmack. Stell dir deine Stärke ein, was dir also passt. Möchtest dampfen und nicht rauchen, möchtest große Wolken bringen. In der Dampfbar wird es dir erklärt, es wird dir gelingen. Stelle Watt oder Volt ein, wie du es magst. Die Unterschiede dieser werden dir gesagt. Egal welcher Akku oder welcher Akkuträger, die Auswahl hier ist groß, das weiß schon wirklich fast ein jeder. Von Verdampfern bis zu Köpfen oder Selbstwickler gerüstet. Gönn dir doch ein Liquid, wonach ist dir gelüstet. Hältst du Früchte, Creme, Tabak oder klassische Getränke? Putzer, Milch, Donuts oder Drachenblut in Händen? Dann bist du jetzt der Sieger, hast dir einiges erspart. Und vor dir steht der Weg der Erleichterung da. Trag dich auch noch ein in die Rauchfreiliste. Doch bist du Jugendlicher, heißt es Ausweis bitte. Fühl dich wohl mit deinen Liquids und genieß es. Mach eine Party mit Dampf und mach ein Riesenfest. Genieß den Flavor, lass den Dampf einfach raus. Die Dampfbar ist dein Ort, hier gehen Leute ein und aus. Liquids ohne Ende mit dem passenden Geschmack. Stell dir deine Stärke ein, was dir also passt. Genieß den Flavor, lass den Dampf einfach raus. Die Dampfbar ist dein Ort, hier gehen Leute ein und aus. Liquids ohne Ende mit dem passenden Geschmack. Stell dir deine Stärke ein, was dir also passt. Genieß den Flavor, lass den Dampf einfach raus. Die Dampfbar ist dein Ort, hier gehen Leute ein und aus. Liquids ohne Ende mit dem passenden Geschmack. Stell dir deine Stärke ein, was dir also passt. Genieß den Flavor, lass den Dampf einfach raus. Die Dampfbar ist dein Ort, hier gehen Leute ein und aus. Liquids ohne Ende mit dem passenden Geschmack. Stell dir deine Stärke ein, was dir also passt.